Victims never overcome. Opfer überwinden nie. Everything changed the moment Jesus came into your life. Als Jesus in dein Leben kam, hat sich alles verändert. Jesus showed us that he never lived as a victim, even though he was rejected all the time. Jesus lebte es uns vor, obwohl die ganze Zeit abgelehnt wurde, lebte nicht als Opfer. Listen, Jesus had much more reason to live emotionally unstable than all of us. Jesus hatte viel mehr Gründe als wir, emotional instabil zu leben. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello friends, Reinhard and Daniel is. Hallo Freunde, Daniel und Reinhard sind wieder da. We're back on the couch. Zurück auf der Couch. Okay, let's talk about overcoming emotional difficulties. Reden wir über das Überwinden emotionaler Schwierigkeiten. Look, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. The truth is that all of us struggle with emotional instabilities, difficulties, traumas. Wir alle haben mit emotionalen Schwierigkeiten, Instabilität und Traumata zu tun. Some more than others. Einige mehr als andere. You know, I mean, Daniel struggles more than me because Daniel has to work with me. Daniel hat damit mehr zu kämpfen als ich, weil mit mir arbeitet. I struggle less because I can work with him. Ich kämpfe weniger damit, weil ich mit ihm arbeiten kann. That's true. Das ist wahr. This made you speechless, didn't it? I was like, wow. Are you a prophet? I'm just kidding. Eu tô brincando. I think I am, actually. A gente é tranquilo aqui. A gente é tranquilo aqui. Okay. You know, we need to be more serious. Wir sollten ernster sein. This goes on YouTube. Thousands of people see that. Tausende Menschen schauen auf YouTube zu. No, but let's be serious. Jetzt sind wir ernst. The truth is, nobody grew up in a perfect world. Niemand wächst in einer perfekten Welt auf. Because only Adam and Eve did, and that didn't last very long. Nur bei Adam und Eva war es anders, aber auch das dauerte nicht lange. And even there they suffered emotional trauma. Selbst dort erlitten sie ein emotionales Trauma. Oh, they had nightmare from a snake. Sie hatten einen Albtraum von der Schlange. So think about this. Denk mal darüber nach. There is no perfect world. Es gibt keine perfekte Welt. There hasn't been since the fall. Seit dem Sündenfall nicht mehr. And once you understand this, sobald du das verstehst, you will stop to believe the lie that you're the only one who's got emotional difficulties to overcome. Hörst du auf, der Lüge zu glauben, dass du als einzige Person emotionale Schwierigkeiten zu überwinden hast? Because one of the keys. Einer der Schlüssel, einer, nicht der Schlüssel. To overcome emotional difficulties is to stop believing you're the only one who has them. Emotionale Schwierigkeiten zu überwinden ist aufhören zu glauben, dass du die einzige Person mit solchen Problemen bist. You know, I remember when I first got married. Als ich frisch verheiratet war. And you know, Debbie tried to tell me to be patient with her at certain moments of the month. Debbie versuchte mir beizubringen, dass sie an bestimmten Tagen des Monats etwas geduldiger mit ihr sein möge. You know, and then our son got born and he became a comedian. He's very smart and very funny. Dann wurde unser Sohn geboren. Er war ein Clown, sehr schlau und lustig. I remember when Daniel said. Einmal sagte Daniel. He said, "Dad, I would never vote for a woman to be the president of the United States of America." Papa, ich würde nie eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wählen. I said, "Son, I never raised you that you are against women." Ich sagte, mein Sohn, ich zog dich nicht als Frauenfeind auf. And he said to me, very serious, I didn't, it took me a while to realize it was joking. Es dauerte eine Weile, bis ich kapierte, dass Spaß machte. He said, "Dad, because 3 days every month she would randomly start a war against whatever country." Er sagte, ja, an 3 Tagen im Monat läuft sie rum, als würde der Krieg ausbrechen. So, you know, when Debbie tried to get me to be an understanding husband three days a month. Als ich Debbie 3 Tage im Monat mehr Verständnis von mir wünschte, in one day I said to her, sagte ich zu ihr, "You women have to quit believing that you are the only ones who have hormones." Ihr Frauen solltet aufhören zu glauben, dass ihr die einzigen seid, die Hormone haben. I mean, we have hormones too. Wir haben auch Hormone. We have to deal with emotional stuff too. Wir haben auch mit emotionalem Kram zu tun. In fact, I think I, as a man, am probably more sensitive than most women I've ever met. Ich denke, dass ich als Mann viel empfindlicher bin als die meisten Frauen, denen ich je begegnete. Very, very sensitive by nature. Von Natur aus sehr empfindlich. So I don't know if this is a natural thing, if this has to do with my prophetic calling. I don't know. Vielleicht ist das natürlich oder es hat mit meinem prophetischen Ruf zu tun. So I had to overcome my emotional stuff. You have to. We all have to. Ich musste meinen emotionalen Kram überwinden. Du musst, wir alle müssen. So number one, reject the lie that you're the only one who has this struggle. Nummer eins, weise die Lüge zurück, dass du die einzige Person bist, die diese Kämpfe hat. Number two, take responsibility. Nummer zwei, übernimm Verantwortung. Which means you don't have emotional difficulties and traumas because you're a victim. Und das bedeutet, du hast emotionale Schwierigkeiten und Traumata nicht, weil du Opfer bist. Victims never overcome. Opfer überwinden nie. Everything changed the moment Jesus came into your life. In dem Augenblick, als Jesus in dein Leben kam, hat sich alles verändert. Jesus showed us that he never lived as a victim, even though he was rejected all the time. Jesus zeigte uns, dass er nie als Opfer lebte, obwohl er ständig abgelehnt wurde. Listen, Jesus had much more reason to live emotionally unstable than all of us. Jesus hatte viel mehr Gründe, emotional instabil zu leben, als jeder von uns. Were you born in a stable with the cows mooing around and all the dirt and smell? Bist du in einem Stall zwischen muhenden Kühen und dem ganzen Dreck und Gestank geboren? When your mom was pregnant and tried to find a place to give birth, nobody gave her a place. War deine Mama mit dir schwanger, suchte einen Ort zur Niederkunft und keiner nahm sie auf? Was that you? Warst du das? And then when you were a little boy, did the ruler of your country try to murder you? Hat der Herrscher deines Landes versucht, dich umzubringen, als du ein kleiner Junge warst? So you had to become a refugee as a little baby. Wurdest du als kleines Baby zum Flüchtling? And then finally, when you could come back to your own country. Als du dann letztendlich in dein Land zurückkamst. Your own brothers and sisters rejected you. Lehnten dich deine eigenen Geschwister ab. He came to his own and his own did not receive. Er kam zu seinem Volk, doch sie nahmen ihn nicht auf. Look what Jesus walked through if you study his whole life. Schau, was Jesus durchmachte. Studiere sein ganzes Leben. He was not an emotional wreck. Er war kein emotionales Wrack. So we have to understand that we are not emotionally messed up because of what thing people did to us. Wir müssen verstehen, wir sind gefühlsmäßig durcheinander, nicht wegen der Dinge, die uns Menschen antun. But because we've not taken responsibility for our emotional state. Sondern weil wir keine Verantwortung für unseren Gemütsstand übernehmen. Once we take responsibility, sobald du die Verantwortung übernommen hast, here is what we need to do. Machst du Folgendes. We need to, for heaven's sake, stop trying to get it fixed with people. Wir müssen aufhören, um Himmels Willen, das mit Menschen zu lösen. People who have suffered from rejection when they were young and little, Menschen, die als Kleinkind abgelehnt wurden, are now trying to get this fixed with other people accepting them. Versuchen jetzt, die Anerkennung von Menschen zu bekommen. That will only get them more rejection. Sie werden jedoch noch mehr abgelehnt. Because this is how our heart works and our heart has to do with our emotions. So funktioniert unser Herz. Unser Herz hat mit unseren Emotionen zu tun. I do not believe that our soul has to do with our emotions. I believe our heart has to do it. Ich glaube nicht, dass unsere Seele mit unseren Emotionen zu tun hat, sondern unser Herz. So if our heart lives with this feeling of rejection and I'm not worthy and I will always be rejected. Wenn du also mit dem Gefühl der ständigen Ablehnung und Minderwertigkeit in deinem Herzen lebst, if you don't resolve this in your heart with Jesus, und es nicht mit Jesus in deinem Herzen löst, your heart will always get you connected to people who will reject you even more. Wird dein Herz dich immer mit Menschen zusammenbringen, die dich noch mehr ablehnen. So you live in a vicious cycle. It's worse and worse and worse and worse. Du lebst in einem Teufelskreis und es wird immer schlimmer. So how do you overcome this? Wie kommst du da? Let's talk about rejection. Because many people suffer from that. Sprechen wir über Ablehnung, weil viele Menschen darunter leiden. Number one, you are not the only one who has a problem. Nummer eins, du bist nicht die einzige Person mit diesem Problem. Number two, you are not a victim. Nummer zwei, du bist kein Opfer. Because it doesn't matter what people do to you, did to you, you can choose what you allow in your heart or not. Egal was Menschen dir antun, angetan haben, du entscheidest, was in dein Herz kommt. Number three. Nummer drei. For heaven's sake, let these people go. Um Himmels Willen, lass die Menschen los. Forgive them, which means you let them go. Vergib ihnen, das bedeutet, du lässt sie los. Why do you want to hold on to people in your heart who've rejected you? Just let them go. Warum hältst du in deinem Herzen an Menschen fest, die dich ablehnten? Lass sie los. By setting them free, you're setting yourself free. Durch das Loslassen setzt du dich selbst frei. And number four. Nummer vier. You have to get your acceptance in your heart from the Lord. Du musst deine Akzeptanz in deinem Herzen vom Herrn bekommen. Why do I say in your heart? Weshalb sage ich in deinem Herzen? Because he has already accepted you. You don't need to get it from him anymore. Er nahm dich bereits an. Du musst sie nicht mehr von ihm bekommen. You know, you don't need to get acceptance from God. You have acceptance from God. Du brauchst die Annahme Gottes nicht mehr zu bekommen. Du hast sie bereits. He's loved you before the foundation of the world, before he existed. He's chosen you. Er liebte dich vor Grundlegung der Welt. Er hat dich erwählt, bevor du existiertest. So the mistake that we're doing is this. Wir machen folgenden Fehler. The problem happened with people. We're trying to get it fixed for other people. Wir versuchen ein durch Menschen verursachtes Problem von Menschen lösen zu lassen. So it keeps getting worse. Es wird schlimmer. So you have to fix all of your emotional traumas and issues with Jesus. Du musst all deine emotionalen Schwierigkeiten und Traumata mit Jesus lösen. So if you've been rejected, you've got to meditate on how much you are loved and accepted by Jesus. Wenn du abgelehnt wurdest, stell dir also vor, wie du von Jesus angenommen und geliebt wirst. Once your heart has grabbed this, your emotional traumas are healed. Sobald dein Herz das ergriffen hat, sind all deine Traumata geheilt. Look, if Daniel wants to reject me, go ahead and reject me. Wenn Daniel mich ablehnen will, soll er doch. My Jesus will never reject me. He will always accept me. So what's the issue? Mein Jesus lehnt mich niemals ab. Er wird mich immer akzeptieren. Wo ist das Problem? But if I need Daniel's acceptance, wenn ich aber Daniels Anerkennung brauche, we can't even have a free, happy, normal relationship. Können wir keine freie, normale Beziehung führen. Because every time he does something that might even be neutral, immer wenn er etwas Neutrales tut, I will filter through my heart and I will feel rejected by him. Werde ich es durch mein Herz filtern und mich von ihm abgelehnt fühlen. Listen. Hör zu. Jesus and the cross is the only solution for true emotional trauma. Jesus und das Kreuz ist die einzige Lösung für emotionale Traumata. The best psychotherapist in the world can only tell you why you have the problem. They have no solution. Der weltbeste Psychotherapeut wird dir sagen, weshalb du das Problem hast, aber keine Lösung anbieten. The solution is in the acceptance of my Jesus. Die Lösung liegt in der Annahme meines Jesus. Through Christ I've been accepted. Durch Jesus bin ich akzeptiert. I've been loved. Geliebt. I've been restored. Wiederhergestellt. Once you understand this, wenn du das begreifst, this will bring all the healing to your heart that your heart needs. Wird es deinem Herzen all die notwendige Heilung bringen. And then you will become an emotionally stable person. Dann wirst du eine emotional beständige Person. I was so unstable emotionally. Ich war gefühlsmäßig sehr labil. It affected my marriage so terribly. Das hat meine Ehe so schrecklich beeinträchtigt. I was so insecure. Ich war so unsicher. You know, many years ago, maybe I was probably married by then, maybe 10 years. Als ich etwa 10 Jahre verheiratet war. What's that? I had been married about 10 years. Ich war circa 10 Jahre verheiratet. Very successful in ministry. Sehr erfolgreich im christlichen Dienst. Done more things than most people have done at my age. Hatte schon mehr Dinge getan als die meisten Leute in meinem Alter. You know, but there was always this thing of my insecurity that affected our marriage so terribly. Aber diese Unsicherheit beeinträchtigte meine Ehe so schrecklich. Didn't look insecure on the outside. Nach außen hin gab ich mich sehr sicher. Because my emotionally deep insecurity overcame it with looking very secure. Ich versteckte meine innere emotionale Unsicherheit durch ein sehr sicheres Auftreten. So I wore a mask. Ich trug eine Maske. Tended to be something that I knew inside I wasn't. Ich gab nach außen hin eine ganz andere Person ab. And then one day I was asked by a pastor friend of mine to do a test. Eines Tages machte ein befreundeter Pastor einen Test mit mir. Which was a psychologically based test, but adapted for Christian ministry. Es war ein an christliche Dienste angepasster psychologischer Test. Very intense and deep test. Er war sehr tiefgreifend, tiefgründig. And I was confronted with the truth of my own heart. Mein Herz wurde mit der Wahrheit konfrontiert. Because in basically every single area, fast in jedem einzelnen Bereich, I scored almost the highest score that was possible to score. Bekam ich die höchste Punktzahl, die möglich war. You know, in the integrity, I don't remember all the parts. In der Integrität, ich kann mich nicht mehr an alle Bereiche erinnern. But I was basically kind of the perfect model of a good Christian minister. Ich schnitt sozusagen als perfektes Beispiel eines christlichen Leiters ab. When it came to insecurity, I scored the lowest possible point. Jedoch beim Thema Unsicherheit erhielt ich keinen einzigen Punkt. And this pastor was shocked. Der Pastor war schockiert. I took it home to Debbie. Ich zeigte Debbie den Test. And she said, finally. Sie sagte, na endlich. I've been so sick and tired of your insecurity. Ich habe genug von deiner Unsicherheit. Think what this does to an insecure person. Stell dir vor, was dies mit einer unsicheren Person macht. You're insecure, you confess it to your wife, and your wife says, I'm sick of insecurity, you feel even more insecure. sure. Du bist unsicher, gestellt es deine Frau. Nach dieser Antwort fühlst du dich noch unsicherer. Well, I knew I had to face it. Ich wusste, dass ich mich dem stellen musste. You know how I overcame it? Weißt du, wie ich das überwand? My security is in him. Meine Sicherheit ist in ihm. I've learned who I am in him gives me all the security, not who I am because of my childhood or whatever. Meine Identität in ihm gibt mir Sicherheit, nicht aufgrund meiner Kindheit oder was auch immer. So please spend more time meditating who you are in him. Bitte meditiere mehr darüber, wer du in ihm bist. And your insecurity, your traumas, all your emotional instability will be removed. Dann verschwinden deine Traumata, Unsicherheiten, Gefühlsschwankungen. Gonna finish with the golden key. Ich schließe mit dem goldenen Schlüssel. But I very much teach in my heart book and in my heart seminar. Ich lehre viel darüber in meinem Herzbuch, Herzseminar. Your reaction to anything. Deine Reaktion auf alles. Nothing to do with the circumstances or the people. Hat nichts mit den Umständen oder Menschen zu tun. But is a mirror of your own heart. Sie ist der Spiegel deines eigenen Herzens. Don't smash the mirror. Zerschlage den Spiegel nicht. Face the truth. Stelle dich der Wahrheit. I hope this has helped. Ich hoffe, das hilft dir. My friends, it's been wonderful teaching you. Es ist wunderbar, euch zu lehren, meine Freunde. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.